Okay. Hallo, guten Tag. Ich bin Herr Kara. Ich bin auf dieser Station als SNS tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Ja, das Okay. ist klar. Darf ich Ihren Namen erfahren? Ich heiße Birgit Meisen. Könnten Sie Ihren Namen buchstabieren? Ja, der Vorname ist BIRGIT, Birgit. Und der Familienname ist Meisen, M. EISEN, wie der Plural von den kleinen bunten Vögeln. Meisen. Okay, danke schön. Und jetzt möchte ich ganz schnell allgemeine Fragen stellen. Ist das in Ordnung? Ja, natürlich. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. Und wann sind Sie genau geboren? Am 15.08.65. 65. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,75. Und wie schwer sind Sie? Ja, ich wiege jetzt nur noch 54,5 Kilo, 54,5. Okay. Ja, Frau Meisen, was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, ich muss vielleicht ein ganz klein bisschen ausholen. Also ich habe sehr heftige Schmerzen in der linken Leiste und habe auch das Gefühl, dass ich nicht so gut Luft bekomme. Und zwar ist es eigentlich seit gestern schon und die Schmerzen, die strahlen in den Rücken und in das linke Bein. Aber Sie brauchen tatsächlich noch eine Information davor, denn ich hatte vor 4 Wochen eine Operation, und zwar ist ein Melanom entfernt worden und die Lymphknoten sind entfernt. Und das war halt am linken Bein. Und vor 2 Wochen haben die mit der Chemotherapie angefangen. Und da geht es mir natürlich insgesamt nicht so gut. Ne? Wann war die Chemotherapie? Chemotherapie. Seit 2 Wochen. Und das macht mich natürlich auch jetzt so ziemlich K.O. Ne? Seitdem geht es mir nicht gut, mir ist schlecht und ich fühle mich schlapp. Und ja, das ist also, ich merke das schon, dass das unangenehm ist. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? 1 ist sehr leicht, 10 ist sehr stark. Naja, also ich kann das schon noch aushalten. Also ich würde sagen, bei 5 sind die. Könnten Sie mir sagen, wo die Schmerzen genau sind? Also überwiegend würde ich sagen, in der linken Leiste. Und sie strahlen eben aus in das ganze linke Bein rein und sie strahlen auch so hoch in den Rücken. Ja, sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie wieder weg? Ja, also sie sind mal stärker und mal weniger stark. Und was ich gemerkt habe, wenn ich mich ein bisschen bewege, dann wird es ein bisschen besser. Hatten Sie so ähnliche Beschwerden früher schon einmal? Nein, das sowas kenne ich gar nicht. Deswegen bin ich auch gleich zu Ihnen gekommen. Wenn ich richtig verstehe, hatten Sie eine Melanom im linken Bein? Genau. Vor 2 Wochen eine Chemotherapie gehabt. Ja, und vor 4 Wochen halt die OP, ne? Ja. Okay. Gibt es Faktoren, die Schmerzen lindern oder verstärken? Ja, was ich eben schon sagte, wenn ich mich ein bisschen bewege, habe ich das Nur Gefühl, dass bewegen. es besser Okay. wird. Ja, und dass ich dann auch wieder besser Luft kriege. Und haben Sie Luftnot, harte Not? Ja. Könnten Sie flach liegen, ohne Luftnot zu bekommen? Nee, das geht nicht gut. Aber das ist eigentlich erst seit gestern. Haben Sie Husten, Frau Meisen? Meisen? Nee, so richtig Husten habe ich nicht, nee. Haben Sie Halsrasen oder Herzklopfen bemerkt? Naja, jetzt, weil mir so übel ist, habe ich manchmal so das Gefühl, dass ich Herzklopfen habe, aber ich glaube, dass, ja, also so ausgeprägt eigentlich nicht, nein. Wenn ich richtig verstehe, haben Sie übel, oder? Bitte was, habe ich? Haben Sie übel? Mir ist übel, ja, also ich habe Übelkeit, ja. Übel, ja. Ja, das kommt von der Chemo, denke ich, ne? Weil das eben angefangen hat, als ich mit der Chemo begonnen habe. Ja, okay. Und mussten Sie erbrechen? Nein, zum Glück nicht. Ja. Haben Sie geschwollene Bein oder Füße bemerkt? Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay. Frau Meisen, haben Sie Fieber im Moment? Nee, also fiebrig fühle ich mich nicht. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht gemessen. Aber also fiebrig oder so fühle ich mich nicht. Haben Sie Schüttelfrost oder Nachschweiß? Nee, das habe ich nicht. Ich habe schlecht geschlafen, aber wegen der Schmerzen, denke ich mal, und ja, insgesamt, aber also ich habe jetzt keinen Nachtschweiß gehabt, nee. Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit ungewöhnlich bemerkt, ja, verändert? Ja, doch, ich habe in 8 Wochen habe ich ordentlich abgenommen. Ich habe 4 Kilo abgenommen. Schlafen Sie gut? Haben Sie Probleme beim Schlafen? Da sagte ich ja gerade, dass ich zurzeit nicht gut schlafe. Wie viele Kissen benutzen Sie? Ja, jetzt habe ich mir so ein zweites drunter gemacht, ja. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang? Nee, eigentlich nicht, nö. Okay. Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Nö, nee, mein Schuh ist ganz normal. Ja. Wie ist Ihr Appetit? Ja, zurzeit jetzt nicht so gut, ne, seit ich mit der Chemo da angefangen habe. Und heute ja nun schon gar nicht mit den Schmerzen jetzt, ne? Aber normalerweise habe ich eigentlich immer ganz gut gegessen. Okay. Ja, Frau Meisen, haben Sie noch weitere Beschwerden oder Symptome bemerkt? Ja, ich weiß nicht, habe ich vielleicht noch nicht erzählt, dass ich jetzt im Rahmen der Chemo habe ich das auch gemerkt, dass ich häufiger mal Nasenbluten hatte. Okay. Wie oft diese Beschwerden Jetzt schon ein paar Mal, ich würde sagen, so jeden zweiten Tag. Das ist nie lange, aber halt so, dass es lästig ist. Hm? Ja. Haben Sie Ihre Blutdruck gemessen? Nee, habe ich nicht gemessen. Okay. Ja, jetzt würde ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer Vorgeschichte. Okay. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Naja, also ich weiß jetzt nicht, also ich kann jetzt nur von dieser Melanomerkrankung erzählen, aber was anderes sonst bin ich eigentlich immer gesund gewesen, ja. Okay. Ja, und wurden Sie schon einmal operiert? Ja, tatsächlich habe ich mir vor 10 Jahren mal den linken Unterarm gebrochen und das ist operativ versorgt worden. Operativ versorgt. Ja. Okay. Und Frau Meisen, nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich Medikamente ein? Ja, ich nehme Ibuprofen dreimal eine. Und bei Bedarf, wenn ich unruhig bin oder so, jetzt wegen dieser Krebserkrankung, dann nehme ich Haloperidol. Da habe ich Tropfen, ne? Tropfen. Wie oft? Ja, die nehme ich nur, wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht. Okay. Und wie ist die Dosierung für Ibuprofen? Ja, das ist Ibuprofen 400. Und dann nehme ich morgens, mittags und abends. Okay. Frau Meisen, haben Sie Allergien? Nee, ich bin nicht, es ist mir nichts bekannt. Nein, ich habe keine Allergien. Oder Unverträglichkeiten? Nee, nein. Bisher war immer alles gut. Deswegen bin ich ja so genervt, dass es jetzt so schlecht ist, ja. Okay. Frau Meisen, wie ist Ihr Impfstatus? Ich bin komplett geimpft. Komplett. Und sind Sie gegen aktuell Covid-19 geimpft? Ja. Okay. Ja, und Frau Meisen, rauchen Sie Zigarette? Nein, zum Glück nicht. Gut, sehr schön. Und trinken Sie Alkohol? Ja, gelegentlich trinke ich mal ein Glas Wein, wenn sich anbietet mit Freunden oder wenn man gutes Essen hat, aber sehr selten eigentlich. Okay. Und ich muss diese Frage auch stellen, eine Routinefrage. Nehmen Sie Drogen? Nein, also wenn Sie jetzt das Haloperidol nicht als Droge ansehen, nehme ich keine Drogen, okay. Nein. Okay. Gibt es in Ihrer Familie schwere oder chronische Erkrankungen? Ja, tatsächlich. Also mein Vater hatte Lungenkrebs und er ist mit 76 daran gestorben. Und meine Mutter hatte einen Schlaganfall. Wie alt war er? Bitte? Wie alt war er? Er ist 76 Jahre alt geworden. Gestorben. Und er ist verstorben, ja, genau. Ah, okay. Und Ihre Mutter? Ja, meine Mutter hatte mit nicht mal 70 einen Schlaganfall und die hat es wirklich eigentlich doll erwischt. Die hat richtig eine Halbseitenlähmung zurückbehalten und ist auch rollstuhlpflichtig. Das, also die ist wirklich hilfsbedürftig jetzt. Und haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich, ja. Sind Sie gesund? Ja, die hat mal was erzählt, dass sie so Darmprobleme hat. Die hat irgendwie Polypen im Darm und ist da regelmäßig in Kontrolle. Okay. Und Was ist Ihr Beruf, Frau Meisen? Ja, ich arbeite als Angestellte im Einwohnermeldeamt und habe da also einen Bürojob. Und sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ja, eine Tochter habe ich. Sind Sie gesund auch? Meine Tochter, ja, die ist mehr als gesund. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Die ist erst 19 Jahre und ja, die ist schwanger jetzt. Und da mache ich mir natürlich ein bisschen Sorgen drum, was aus ihr wird. Okay. Das kann schwer sein. Und leben Sie mit Ihrem Mann zusammen? Ja, und die Tochter wohnt auch noch bei uns. Okay. Frau Meisen, sind Sie regelmäßig beim Gynäkologen? Ja, klar, ja. Haben Sie Probleme bei monatlicher Blutung? Nochmal bitte? Haben Sie Probleme bei der monatlichen Blutung? Naja, die ist vorbei. Ah. Ich bin in der Menopause schon. Frau Meisen, jetzt habe ich das Aufnahmegespräch soweit abgeschlossen. Gibt es noch etwas, was Sie mir sagen möchten, oder möchten Sie Ja, Sie etwas haben so viel hinzufügen? gefragt. Ich glaube, ich habe Ihnen wirklich alles erzählt, was es zu sagen gibt zu meiner Situation. Und Ja. ja, für mich ist jetzt nur noch die Frage, wie können Sie mir helfen und was ist denn wahrscheinlich der Hintergrund für meine Schmerzen? Ja, Frau Meisen, ich verstehe, aber es ist so früh, eine richtige Diagnose zu stellen. Bitte beruhigen Sie sich. Ich möchte Ihnen kurz erklären, wie wir weiter vorgehen wollen. Das ist gut, ja. Wenn Sie einverstanden sind, werde ich Sie körperlich untersuchen und Ihnen Blut abnehmen. Dann Brust Röntgen aufnehmen, durchführen und Was wollen Sie röntgen? Radiographie, eine, ich Bitte? meine, eine Strahlen bildgebende Verfahren, Ja, bildgebendes aber was Verfahren. wollen Sie röntgen? Das Bein oder? Röntgen, Okay, ja. Okay. Brustkorb. Und mit den Ergebnissen bespreche ich Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt. Dann werde ich Sie mit dem Laufenden halten. Einverstanden? Ja, gut, das klingt vernünftig, ja. Gut, hat denn noch jemand Fragen aus dem Ja. Plenum? Guten Abend, Guten Herr Abend. Gerhild. Wie geht es Ihnen? Gut. Verstehe ich nicht ganz, würde aber gerne nochmal fragen. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Beine gerötet warm oder warm sind? Linke Beine. Nein, hat sie nicht bemerkt. Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie Schmerzen eher dumpf, steckend, drückend? Ich kann nur sagen, dass sie krampfartig sind und dass sie zunehmen. Und ich tippe mal, dass sie eher nicht stechend sind, sondern eher dumpf, würde ich sagen. Aber ich bin ja nicht wirklich in der Haut von dem Patienten. Ja, okay. Und wie viele Stufen können Sie steigen, bevor Sie Luftnot haben oder stehen bleiben? Haben Sie? Ja. Also ich würde sagen, nach einer Treppe fängt es schon an zu pusten. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Frau Meisen, ist Ihre Wund gut geheilt? Das ist eine gute Frage, ja. Soweit ich das gesehen habe, ja. Ja, okay. Und Sie haben gesagt, dass Sie Nasenbluten haben. Wie lange dauert Oh, eine Blutung? meistens nicht lange. Das ist immer nur kurz und ich mache dann halt einen kalten Lappen in den Nacken und presse das ein bisschen und dann ist das nach einer 20 Minuten oder so wieder weg. Und haben Sie noch andere Blutungen, wie zum Beispiel Zahnflächen oder so? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Okay, danke. Haben Sie etwas bemerkt, besonders bei Ihren Augen? Bei den Augen? Ja. Ich glaube nicht, nein. Haben Sie Schwindelig? Nee, schwindelig ist mir tatsächlich nicht. Nee, mir ist nur schlecht von der Chemotherapie, ne? Aber schwindelig Ja. ist mir nicht. Müdigkeit, Sie haben schon gesagt, Müdigkeit, Schlafstörungen und Gewichtsverlust, Konzentrationsschwäche, Taubheitsgefühl oder andere. Das habe ich jetzt nicht beschrieben, nein. Ja, linke Bein, Ach Taubheitsgefühl. so, nee, das linke Bein, Oder? das tut nur weh. Also taub ist das leider nicht. Nein. Okay. Vielen Dank. Entschuldigung, hindern Ihre Schmerzen am Gehen? Ja, im Augenblick kann ich schlecht laufen damit. Das stimmt schon, ja, weil die schon ja unangenehm sind. Wie viel Meter laufen Sie maximal? Oh. Ja, ich habe ja gesagt, es wird ein bisschen besser, wenn ich mich bewege, ne? Aber ja, also ich vermeide natürlich jetzt das Gehen, weil das Bein weh tut, ne? Also ich denke mal, ich laufe nur gerade jetzt im Haus und was weiß ich jetzt, vom Parkplatz zum Krankenhaus bin ich gelaufen oder zur Praxis. Aber ich laufe nicht viel im Augenblick, wegen der akuten Schmerzen. Wie viele Tage mussten Sie vor oder nach der Operation im Bett liegen? Oh, gute Frage. Nicht lange. Also ich würde sagen, Lymphknotenentfernung. Ja, habe ich tatsächlich keine Angabe dazu. Aber die war nicht lange bettlägerig, nee. Ein Tag ein bisschen geschont, 2 Tage, dann ist die wieder auf den Beinen gewesen. Wir haben gesagt, Ibuprofen und Haloperidol eingenommen bei Bedarf. Ibuprofen gegen diese Schmerzen oder andere Schmerzen? Ja, ich denke mal gegen die Schmerzen von den Beinen, ne? Also, Was Verbesserung bewirkt? ach so, ob das verbessert hat. Ja, normalerweise hilft mir das schon, aber jetzt ist es nicht deutlich besser geworden. Und Haloperidol nach der Chemotherapie geschrieben Ja, genau. und fünfmal 5 Tropfen, 5 Tropfen bei Bedarf, ne? bei Bedarf Ja. was Verbesserung bewirkt Haloperidol? Ja, vielleicht, wenn ich unruhig bin und Angst habe und ja, nicht schlafen kann oder so, ne? Okay, vielen Dank. Eigentlich gegen die Übelkeit. Ach so, ehrlich? Ja. Ja, ich habe gedacht, Haloperidol habe ich so als geriatrisches Ja. Therapeutikum Ja. im Kopf. Aber macht man gegen Übelkeit? Ja, gegen Übelkeit Ah, manchmal, sorry, dann, ja. ja, dann Ja. nehme ich das natürlich, wenn mir schlecht ist, ja. Oh, Sorry. nein. Ja, nein. PTA1-Rezeptorblocker, ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Entschuldigung. Ich habe eine andere Frage. Wie viele Tage oder wie viele Monate wurde die Diagnose vor der OP gestellt? Oh, das war nicht lange vorher. Die haben relativ schnell dann operiert. Ein paar Tage vorher. Hm. Und warum warum Sie unser Krankenhaus kommen? Jetzt wegen der akuten Schmerzen in der linken Leiste und der Luftnot. Ihre Chemotherapie Behandlung Liste dabei? Ja, die habe ich, die hat mein Mann in der Tasche. Ich habe die jetzt nicht, aber mein Mann hat das im Auto und der kann das holen, ja. Okay, vielen Dank. Oh Mann, heute nehmen Sie mich aber in die Mangel hier. Ja. Haben Sie Hautveränderungen an der linken Leiste bemerkt? Eine Hautveränderung. Ja, bläulich oder rot geworden? Leiste. Naja, da sind ja die Lymphknoten entfernt worden. Ich habe da jetzt nicht so genau auf die Wunde geguckt. Da müssten Sie gleich mal, muss der Doktor gleich mal bei der körperlichen Untersuchung drauf gucken. Okay, ja, danke. Ja, gut. Sollen wir jetzt mal loslegen mit dem Oberarztgespräch? Okay. Ja. Einen guten Tag, Frau Oberärztin. Ich möchte Ihnen über eine Patientin berichten. Haben Sie kurz Zeit? Ja, natürlich. Die Patientin heißt Birgit Meisen, 56 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, 74,5 Kilogramm schwer, Wie viel? 74,5. Sie hat was anderes gesagt. Sie hat 54 gesagt. 54. Ja. 54,5 Kilogramm schwer. Sie stellte sich bei uns wegen stärker krampfartiger Schmerzen im Leistenbereich und Dyspnoe seit gestern vor. Und ihr seien nein, und die Schmerzen würden in den linken Bein und o Rücken strahlen. Sie habe Fatigue und sie fühle die Schmerzen sei bei der Bewegung besser. Sei bei der Bewegung besser. Die Schmerzen liegen bei 5. Sie habe Orthopne und benutzen zwei Kissen beim Schlafen. Außerdem klagte sie über Nausea einmal. Sie berichtete, dass sie vor 4 Wochen wegen Melanom in linken Bein operiert worden sei. Mhm. Und die Frage nach Fieber, Stuhlfrost wurden verneint. Die vegetative Anamnese bis auf Gewichtsabnahme von 4 Kilogramm innerhalb 8 Wochen unauffällig. Und ist nur das Melanom entfernt worden bei der OP? Nicht nur Melanom, auch Lymphknoten. Okay. Mhm. Eine, hatte sie OP-Bericht mit? Ich müsste das auch fragen. Aber sie auch fügte hinzu, dass sie Epistaxis gehabt habe, zwei, sieben Mal pro Tag. Sieben Mal pro Tag? Sieben, ich habe gehört schon, sieben Mal. Das Nasenbluten? Oh, kurz Nasenblutung. Sie hat es gesagt. Alle zwei Tage. Alle zwei Tage. Alle also zwei in den letzten 14 Tagen siebenmal. Ja, alle zwei Tage. Hm? Okay. Hm? Und ich habe keine wesentlichen Vorerkrankungen außer Melanom. Und sie an Vorerkrankungen, Voroperationen sei nur Unterarm Operation vor 10 Jahren bekannt. Sie nehme Ibuprofen 400 Milligramm dreimal am Tag und Haloperidol-Tropfen, wende sie Haloperidol-Tropfen bei Bedarf an. Okay. Und sie habe keine Allergie. Ihr Impfstatus sei vollständig. Die Noxen, Rauchenkonsum und Drogenkonsum wurde verneint. Alkohol, sie trinke gelegentlich Alkohol. In der Familienanalyse fand sich bei Apoplex bei der Mutter und sie sei jetzt halbseitig sie habe jetzt halbseitige Lähmung und hilfsbedürftig. Ihr Vater sei an Bronchialkarzinom gestorben und ihre Schwester habe unbekannte Darmerkrankung. Die Patientin sei Angestellter an Einwohnermeldeamt und sie sei verheiratet, habe eine Tochter und lebe mit ihrem Ehemann zusammen. Ihre gynäkologische Anamnese sei unauffällig. Aufgrund aufgrund der Anamnese gehe ich von Lungenmetastase und Leistenabszess aus. Ah ja, okay. Was hätten wir differenzialdiagnostisch für eine Option? Kann das Ganze auch eine Nebenwirkung nur von der Chemo sein? Ja, es kann sein, ja. Chemotherapie, Nebenwirkungen und vielleicht Ja, Lungenerkrankung, Pneumonie. Nochmal, bitte. Nach der Operation Herzinsuffizienz oder ich weiß nicht. Ja, okay. Also hier ist tatsächlich noch exotisch genannt für meine Begriffe, dass die möglicherweise die Vertikulitis haben könnte. Finde ich jetzt aber irgendwie von der Beschreibung ja, nicht so linken richtig Bereich passend. Auch, wir müssen die Vertikulitis auch ausschließen. Und dann ist hier tatsächlich noch genannt, die Wundentzündung, das genau, was Sie schon selber gesagt haben. Ne? Mhm. Und was eben auch sein kann, dass dieses Melanom nicht nur in die Lunge, ja, sondern möglicherweise auch in Hirnmetastase auch und oder in die Knochen. Knochen, ne? Ja. Oder in die Knochen metastasiert hat. Und ja. Dass sie deswegen diese Beinschmerzen hat. Ne? Ja. Ja. Gut, was machen Sie denn diagnostisch jetzt mit dieser Patientin? Erstmal müssen wir körperliche Untersuchung machen. Ja, worauf achten Sie da besonders? Worauf achten wir? Wir müssen die Schmerzgegend kontrollieren, die Bewertung kontrollieren. Ob es Hautveränderungen oder andere gibt. Und was machen Sie im Labor? Im Labor, Blut abnehmen und Entzündungsparameter überprüfen, CAP und Blutsenkungsgeschwindigkeit und Glukosedos und für die Luftnot vielleicht noch? Blutbild, Wegen der Luftnot, was könnten wir vielleicht da noch gucken? Der Dimash. Genau, ob die eine Embolie hat möglicherweise, ne? Mhm. Gut. Entzündungsparameter können wir auch. Entzündungsparameter. Ja, da hat er schon gesagt, ne? Ja. CRP hat er schon gesagt und Senkung, ne? Gut. Dann, was machen Sie an apparativer Untersuchung? Apparative, erstmal können wir Ultraschall-Untersuchung. Wo genau? Im linken Unterbauchbereich und Leistenbereich. Sehr gut, genau. Und dann können wir Thorax-Röntgen veranlassen. Ja, mit welcher Fragestellung? Zwei Ebenen. Ja, und welche Fragestellung? Was wollen wir? Was sollen die Ah ja, gucken? wir haben einen Verdacht auf pulmonale Embolie zum Beispiel oder eine Lungenkarzinom oder Lungenmetastase. Ganz genau. Super. Genau, das waren die Fragen. Gut. Was machen wir denn therapeutisch mit dieser Patientin, wenn sich das bestätigt, dass die also dass die filialisiert ist? Wenn die Diagnose eine Abszess ist, Eitersammlung ist, müssen wir erstmal eine Therapie mit Antibiotikum einleiten. Aber wenn eine Lungenmetastase ist, müssen wir eine Konzil für Onkologie Auf alle Fälle ein machen. onkologisches Konsil, ja klar. Aber worauf wird das rauslaufen? Sie haben ja jetzt auch schon eine Idee, was werden denn die Onkologen mit der Patientin machen? Werden die stationär aufnehmen? Erstmal stationär aufnehmen und Gut, und was kriegt sie dann als Analgesie erstes? einleiten. Bitte? Was Analgesie. kriegt sie als erstes? Analgesie zum Beispiel. Ja, da sind die hier tatsächlich vorsichtig und sagen, solange sie keine Diagnose haben, wollen sie keine Analgesie machen, was ich unnett finde. Ja, nach der Diagnose. Ja. Warum muss sie im Einzelzimmer bleiben? Dr. Gündiz, warum muss sie da Ja. im Einzelzimmer sein? Ich denke, die Patientin eine Verdachtsdiagnose Hämatom, weil nach der Chemotherapie entscheiden wir oft eine Anämie, Thrombopenie. Diese Patientin fehlt Fieber und Leiste, Beine, keine Verfärbung. Die Patientin gesagt, sehr Müdigkeit und übel, aber ohne Erbrechen. Und Lymphnot, Dyspnoe Beschwerden. Lymphnot ist, ich denke, eine Anämie und linken Bein Schmerzen, eine Hämatom denken Okay, wir. das wäre Ihre Differentialdiagnose. Aber das erklärt ja für mich jetzt nicht das Einzelzimmer, ehrlich gesagt. MRSA-Entzündung. Nochmal bitte. Die Patientin ist immunschwach. In München war, ja. Ach, deswegen, ja, das ist Ja, natürlich ein deswegen. Grund. Stimmt, ja. Logisch, ja. Ja, das macht Sinn, alles klar. Aber Abse erstmal eine Fieber Hätte sie Fieber, genau. ja. Eine Also hat sie Fieberseichen. eigentlich wahrscheinlich keinen Abszess, genau. Ja. Aber Hämatom wahrscheinlich. Ja, Ich muss stimmt, ja. etwas fragen. Beim Abszess handelt es sich um eine gekapselte Eiteransammlung, deswegen wir hatten am Anfang nicht Fieber. Ach, das ist auch spannend, ja, dass das praktisch noch nicht aufgebrochen ist. Ja, ja, Ja. gut. Plötzlich nicht, aber Abszess plötzlich nicht angefangen hat. Aber Hämatom gestern plötzlich anfangen und Zunehmender die Patienten gesagt. Natürlich würde ein bisschen zu dem Hämatom würde ein bisschen das Nasenbluten passen, ne? Dass die irgendwie ein Gerinnungsproblem hat. Ja. Und ja, aber ja, wir sind jetzt natürlich schon sehr spekulativ unterwegs. Ja. Aber zusammen Nasenblutung, Epistaxis und Hämatom zusammen Symptome. Ja, das passt natürlich zusammen. Ja, ja. Erwarten Sie Hämatom beim Neutropenie im Pancytopenie? Weil ich habe gelesen, immer Zahnfleischenblutung oder Epistaxis. Und ja, gibt es, ja, die richtige Diagnose ist Pancytopenie, das ist richtig, aber gibt es keine Abklärung für die Schmerzen im Leistenbereich. Ich habe gedacht, auch Hämatom, aber ich kann nicht lesen diese Information. Haben Sie noch Informationen? Herr Gündüz oder Frau Gündüz? Ich denke, jeder hat eigene Verdachtsdiagnose, aber muss man Argument sagen, ja. Ich habe schon gelesen im Chirurgie, viszeral Chirurgie, eine zwei Wochen Lymphadenektomie durchgeführt worden und danach Komplikationen bei dieser Patienten oft eine Hämatom und Abszess, aber nicht Abszess, Entzündung. Ja, okay, dann ja. Also ja. Es wäre denkbar, dass der als Komplikation praktisch jetzt das Hämatom in der Leiste hat. Eine andere Alternative wäre eine Entzündung der Wunde. Das muss man natürlich bei der körperlichen Untersuchung angucken, logisch. Und es passt allerdings zur Entzündung nicht so wirklich dazu, dass die noch kein Fieber hat, ja? Ja. Und wenn sie aber, vielleicht hat sie es einfach nur noch nicht gemerkt, ne, dass sie Fieber hat, muss man vielleicht dann auch nochmal Körpertemperatur nachmessen. Ne? Gut. Ich habe noch eine Frage. Ja, die Patientin hat gesagt, ja, ich habe eine Tochter und sie ist schwanger. Wie würdest du in dieser Situation als empathisch reagieren? Ja, das ist immer schwierig für mich, weil gibt es eine kulturelle... Ja, also das würde ich tatsächlich davon abhängig machen, wie sie das erzählt. Ich glaube, sie hat das jetzt tatsächlich so auch erzählt, dass sie gesagt hat, ja, die wohnt auch bei mir zu Hause. Das ist natürlich nicht so ganz in meinem Sinne, dass die jetzt mit 19 schwanger ist. Ja? Sicherlich wäre das jetzt nicht richtig, zu sagen, oh, herzlichen Glückwunsch, Sie werden Oma. Ja? Das wäre vielleicht nicht so ganz der super richtige, die richtige Reaktion darauf. Oder vielleicht würde man sagen, da machen Sie sich bestimmt Sorgen, was aus Ihrer Tochter wird und wie sie damit der Situation zurechtkommt oder sowas könnte man sagen. Ne? Und das hat sie ja eigentlich auch so angedeutet, dass sie damit ein bisschen Stress hat jetzt. Und das könnte man sicherlich so, ohne irgendjemanden jetzt zu nahe zu treten, formulieren, dass man sagt, oh ja, mit der Situation müssen Sie jetzt als Familie erstmal zurechtkommen oder so. Ne? Kannst du damit was anfangen, Lisa? Ja. Okay. Ja, das ist besser, ja. Ja. Patient hat gesagt, mehr als gesund. Genau, stimmt. Ja, stimmt, das habe ich gesagt, ja. Ja. Ja, also die Mutter ist nicht begeistert, dass die Tochter mit 19 jetzt mit dem Kind ankommt. Das ist schon erkennbar, ja. Gut. Zumal sie eben selber nicht gesund ist, ja. Also ja, wenn man weiß, man ist knallgesund und kann selber noch ein Kind großziehen, sagt man vielleicht, ja, ist egal, ne? Nehme ich mit. Gut. Tatsächlich waren hier noch zusätzliche Fragen angegeben. Und die sind aber zum Teil auch jetzt aus dem Plenum gekommen. Und zwar einmal die wichtige Frage natürlich, haben Sie Arztbriefe, Vorbefunde dabei? Haben Sie ein Schema von der Chemotherapie dabei? Mhm. Da hat sie ja gesagt, habe ich jetzt nicht hier, aber mein Mann hat die Befunde im Auto. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich eine wichtige Information. Dann, ja, die Frage finde ich jetzt nicht so relevant, ob man im Ausland war, finde ich in dem Zusammenhang eigentlich Wumpe. Ja. Haben die aber hier erwähnt. Ne? Dann sicherlich legitim nochmal die Nachfrage, wo genau sind die Lymphknoten entfernt worden? Aber eigentlich ja logisch, wo sollen die entfernt werden, wenn nicht in der Leiste, aber nachfragen kann man ja mal. Und tatsächlich hat ja auch jemand aus dem Plenum schon gefragt, wann das Melanom tatsächlich entdeckt worden ist. Ne? Da habe ich ja dann selber angegeben, dass das schnell dann, dass die schnell operiert haben, nachdem sie es gefunden haben. Ich glaube, das macht man auch tatsächlich immer noch. Eine Melanom ist immer noch, glaube ich, so bekannt als bösartig, dass man da relativ zügig operiert, oder? Ja. Unbedingt. Richtig, ne? Ja. Ja. Ja. Gut. Und im zweiten Punkt ist, die Patienten fragt immer, mein Vater ist wegen Karzinom gestorben und werde ich auch sterben. Okay, ja, das habe ich tatsächlich jetzt hier nicht als Befund oder als Fragevorschlag, aber ist natürlich schon so eine Sache, wenn dann eine Karzinomerkrankung in der Familie ist, dass jemand dann sagt, wow, ne, geht das jetzt so weiter? Ne? Ja, aber ich glaube, diese Patientin hier sagt tatsächlich, das Bein ist weit weg, so ungefähr. Ne? Warum tut mir das jetzt weh? Und hat vielleicht noch nicht so den Fokus darauf, wie gefährlich das sein kann. Ja. Gut, dann sind tatsächlich noch Prüferfragen gekommen. Echt erstaunlich. Zu dem Thema halbseitige Lähmung. Sagen Sie mal den Fachbegriff. Hemiparesie. Oder Hemiplegie, ne? Hemiplegie. Genau. Mhm. Und also danach haben die hier in der Prüfung gefragt, sie machen ja oft so abseitige Fragen, ne? Dass sie praktisch ganz weg vom Fall dann irgendein Stichwort aufnehmen und sagen, sie hat was von der Mutter erzählt, was ist Tetraplegie zum Beispiel und was ist, wie nennen wir eine Querschnittslähmung, ja? Gut, dann haben die tatsächlich auch noch zum malignen Melanom gefragt und haben gefragt, ist Ibuprofen für die Schmerztherapie ausreichend? Ja, die Therapie richtet nach Schweregrad der Patientin. Mhm. Mhm. Ja, wenn die mit dem Ibu bisher ausgekommen ist, ist okay, ja. Aber man könnte auch praktisch noch höher gehen, ne? Und auf, ja. Auf ein anderes Medikament. Morphin, Opioid zum Beispiel. Ja. Und dann ist noch eine extra Frage gewesen, wohin typischerweise das maligne Melanom metastasiert? Meistens zu Lungen, Gehirn und Knochen. Ja, genau. Und dann haben die noch nach Risikofaktoren für malignes Melanom gefragt. Sonnenstrahlen und genetische Veranlagung. Genau, sehr gut, okay. Mhm. Und dann haben die noch was gesagt von einer ABCDE-Regel. zur Beurteilung von Muttermalen oder Navy. Haben Sie das schon mal gehört? Nein. Ja, einmal, aber ich kann daran nicht erinnern. Ja. Archität für Asymmetrie. Ah. Ja, D steht für Begrenzung, C steht für Color, D steht für Diameter, E steht für Erhabenheit. Sehr gut. Besser kann man es nicht erklären. Ja, also das sind die Dinge, die man zur Beurteilung des von Navy, wie weit die gefährdet sind für malignes Melanom. Mhm. Ja, also ich würde sagen, in guter Gemeinschaftsarbeit haben wir tatsächlich auch diese ganz speziellen Fragen jetzt nochmal sehr schön geklärt. Ja. Natürlich sehr schön, wenn wir eine Spezialistin an Bord haben. Und was haben Sie für eine Facharzt-Ausbildung? Ich bin Augenarzt. Ja, das ist natürlich abseitig dann jetzt ein bisschen. Ne? Ja, sorry. Melanom, ja. Aber Melanom können wir aber im Augen sehen. Ja, richtig. Ach so, gibt's auch. Ja, stimmt. Ja. Gut. Aber ich fand tatsächlich sehr gut die komplette Anamnese. Das Gespräch mit der Patientin war komplett und war auch sehr strukturiert. Mhm. Tatsächlich bei der Vorstellung, so die war ein bisschen stockend von der Sprache her. Ja. Ist zwar alles gekommen, aber war noch nicht so, also ich sag mal, nicht so elegant und so flüssig wie die Fragen beim Anamnesegespräch. Ne? Da gab es so sprachlich gar keine Unsicherheiten. Mhm. Und bei der Erklärung dann oder bei der Schilderung des Falls war es ein ganz bisschen holperiger oder so. Aber ich denke mal, damit kann man sicherlich sehr gut in Sachsen eine Prüfung bestehen. Okay, danke schön. Okay. Ja.